Der südkoreanische Bürgerinitiative Menschen für Frieden und Wiedervereinigung hielt am 13. Juli vor dem Gebäude des Verteidigungsministeriums eine Pressekonferenz ab, in der sie gegen den Beschluss der USA und der südkoreanischen Behörden zur Einführung von Raketenabwehrsystem THAAD eintraten. Nach der Pressekonferenz brachten sie bei einer Propagandaaktion auf der Straße Gwanghwamun die Ungerechtigkeit des oben genannten Beschlusses ans Licht und veranstalteten eine Kerzenkundgebung für die Zurücknahme des Beschlusses. Die südkoreanische Internetzeitung Minjungui Seori berichtete, dass die Bewohner des Kreises Songju Bezirk Nordgyeongsang am 13. Juli eine Protestaktion gegen den THAAD-Beschluss unternahmen.